zweier Welten, aus Liebe gemacht. Und ist es mal traurig, wie der Mond es ganz sagt. Wenn du willst, dann hörst du, wie ihr Vater singt und mit weisen Worten sie zum Schweigen bringt. Ich zeige dir alles, das Meer und das Land. Hab keine Angst, ich halt deine Hand. Dein eigener Weg, den gehst du ganz allein. Doch wenn du mich brauchst, werde ich bei dir sein. Sei.